Kundgabe 4424. Empfangen durch Bertha Dudde am 1.9.1948. Kampf Gottes und des Satans um Seelen der Menschen. Lockmittel. Wähle zwischen mir und meinem Gegner. Beide werben und kämpfen um eure Seele und um euren Willen, dass er sich zuwende dem, der ihn besitzen will. Und euch steht es frei, sich dem Werben von mir zu ergeben oder den Feind zum Sieger werden zu lassen. Und da jeder mit anderen Waffen kämpft, wird auch jeder anderen Erfolg haben. Zu mir werden sich diejenigen wenden, deren Herzen liebewillig sind, denn sie erkennen mich als den Gott, der in sich Liebe ist. Die aber der Liebe bar sind, erkennen mich auch nicht, wohl aber streben sie von selbst dem Gegner zu, denn sein Kampf um ihre Seelen besteht im Darbieten von Freuden und Lustbarkeiten dieser Welt. Diesem Kampfmittel werden die meisten erliegen. Ich trete jedoch niemals gemeinsam mit meinem Gegner auf, also wird auch mein Werben um die Liebe der Menschen niemals verbunden sein mit Lockungen der Welt, welche die schwachen oder ungläubigen Menschen restlos gefangen nehmen und wodurch ihnen die Kraft entzogen wird, in Liebe tätig zu sein. Es dauern mich die Menschen, die dem Feind und Widersacher erliegen. Denn ich weiß um die Künste dessen, der euch in den Abgrund reißen will, und ich suche euch zu Hilfe zu kommen. Ich rede zu euch, auf dass ihr meine Stimme erkennen und euch durch sie von den Lockungen der Welt zurückhalten lasset. Aber ich zwinge euch nicht. Ihr müsset selbst euch mir zu eigen geben und also mir das Recht und die Macht einräumen, den Gegner aus eurem Gesichtskreis zu verdrängen. Ihr müsset mich als euren Herrn anerkennen und ihr müsset tief im Herzen mein Bild tragen, das heißt, zu allem, was Liebe heißt, euch hingezogen fühlen. Dann geltet ihr als meine Anhänger, als meine Nachfolger, und ihr könnet euch mit Recht dann die Meinen nennen. Und ihr werdet als die Meinen auch stets meine Vaterhand spüren. Es wird euch die Not der letzten Tage nicht so drücken, als es den Anschein hat. Denn ihr könnet mir alles aufbürden, was euch drückt. Ich werde es euch tragen helfen. Ihr dürfet keine Gegenmacht fürchten, so ihr an mich glaubt. Denn ich bin wahrlich stärker als der, der mein Gegner ist, der euch gewinnen will. Er kann euch nicht schaden, so ihr es nicht wollt, so ihr mir zugewandt seid im Herzen. Seine Macht tritt dann erst in Erscheinung, wenn der Mensch sich löst von mir und herrenlos in der Welt steht. Dann tritt er als Herr auf und schlägt euch in seinen Bann. Locken aber tut er euch schon vorher, und diesen Lockungen dürfet ihr nicht erliegen. Denn was mein Gegner euch vor Augen hält, womit er euch reizen will, das ist fern von mir. Und ihr müsset mir den Rücken zukehren, wollet ihr seine Güter erringen. Und davor will ich euch warnen, dass ihr diese Güter der Welt höher bewertet als mich und meine Gegenwart. Dann seid ihr für mich verloren, und er hat euch gewonnen. Richtet ihr aber euren Blick zu mir, nach oben, so wird ein sanftes Strahlen euer Auge erfreuen. Es wird eure Herzen berühren und euch mit Liebe zu mir erfüllen. Und dann verachtet ihr die Güter der Welt. Dann hat mein Gegner jegliche Macht verloren über euch, und ich habe euch gewonnen für ewig. Amen.